Wie lebt man, wenn der Krieg zum Alltag, zum Dauerzustand geworden ist? Wie verändern sich die Menschen unter dem Einfluss täglich lauernder Gewalt? Mohamed Kassimi hat für sein Kammerspiel zu diesem Thema prägnante Figuren und eindrückliche Situationen erfunden. Damit bringt er uns dieses kaum vorstellbare Leben nahe. Dass wir überhaupt ertragen, was seine Figuren zu sagen haben, liegt daran, dass Kassimi mit Galgenhumor und ohne erhobenen Zeigefinger erzählt. In welcher Stadt konkret sein Stück spielt, bleibt bewusst offen. Aber sein Stück heißt Heiliges Land. Und Mohamed Kassimi wurde 1955 in Algier geboren. Das sind nur zwei von vielen Hinweisen darauf, dass dieses heilige Land ein arabisches Land ist. Dort sind wir gleich zu Gast in der Wohnung von Imen, einer jungen Frau, die dort mit ihrem Kater Jesus lebt. Bald dringt ein Besatzungssoldat in ihre Wohnung ein. Damit stürzt die ohnehin brüchige Normalität in sich zusammen, die Imen und ihre Nachbarn Yad und Alia aufrechterhalten wollen. Heiliges Land von Mohamed Kassimi können Sie im Internet 7 Tage kostenlos nach- und weiterhören. Klicken Sie einfach auf sr2.de die Hörspielzeit an. Eine Stadt im Belagerungszustand. Von allen Seiten her rauscht das Meer, aber niemand kann darin seine Füße baden. Der Himmel ist glühend heiß, von Rabenschwärmen belagert. In der weißen Stadt gibt es keine Farben, keinen Sand, keine Sprachen, keine Gerüche, keine Gesichter und keine Kleidung, die fremdländisch wären. Noch nicht einmal Arak, Pistazien, Wasserpfeifen, Eiswürfel und am wenigsten Wasser. Nur ein altes Kartenspiel ist übrig geblieben. Weder die Soldaten, noch die Stacheldrahtzäune, noch der Krieg sind mit bloßem Auge zu sehen. Heiliges Land von Mohamed Kassimi. Aus dem Französischen von Barbara Engelhardt. Hauen Sie endlich ab! Aufmachen! Aufmachen! Ich krepier noch vor lauter Aufmachen. Aufmachen! Machen Sie auf! Wer hat das Feuer gelegt? Welches Feuer? Wer hat die Reifen angesteckt? Ich will schlafen. Einmal so richtig schlafen. Und die Fahne? Wer hat die Fahne angezündet? Welche Fahne? Unsere Fahne. Eure Fahne geht mich nichts an. Was ist das? Die Tasche? Fotos von meiner Mutter. Nein, nicht mit der Hand. Keine Bewegung. Leg dich dahin. Zieh die Schuhe aus. Hol die Tasche mit dem rechten Fuß. Zieh sie ran. Ist sie zu? Steck die Zehen in die Griffe. So, langsam die Beine auseinander. Ist sie das? Das ist die Ärztin? Ja. Wo ist sie? Ist verschwunden seit gestern. Wohin verschwunden? Am Checkpoint. Am Checkpoint gab es gestern keine Toten. Ich hab gesagt, sie ist verschwunden. Wo ist dein Vater? Bei euch. Wie lange? Lebenslang. Pech für ihn. Sie sah gut aus. Kippen Sie mir mein Foto zurück. Warum hast du Angst? Ich bin ein netter Kerl. Warum siehst du mich so an? Ich mag das nicht. Dieser schwarze Blick. Was ist in diesen schwarzen Augen? Kannst du mir sagen, was da drin ist? Da ist nichts. Überhaupt nichts drin. Gar nichts. Nur Augenringe. Da ist nur Fernsehen, sonst nichts. Da ist nur dummes Zeug in den Augen. Nur Clips. Nur die Clips von den Soapkills in meinen Augen. Wer schwarze Augen hat, ist einfach undurchsichtig. Sehr undurchsichtig. Hör auf, mich so anzustarren. Ich kratze dir die Augen aus. Ich steck sie mir zwischen die Finger. Ich knack sie wie Nüsse und schau, was drin ist. Kennst du Strawinski? Strawinski? Ja, du magst Musik nicht. Das sieht man dir schon deinen Augen an. Deine Augen. Die zerschmetter ich wie ein Sparschwein und schau mir an, was in diesem Schweinebauch drin ist. Hör auf zu zittern, ich sag dir doch, ich bin ein netter Kerl. Hier ist dein Foto. Was sind das für Blutspuren auf dem Boden? Das ist das Blut von Jesus. Verarsch mich nicht! Das ist Jesus. Mein Kater. Eine normale Hauskatze. Er ist auf den Drehturm des Panzers gesprungen, der unten vorm Haus steht. Er hat den Drehturm vom Panzerwagen zerkratzt. Der Soldat hat eine Riesenangst gekriegt, ist wütend aus dem Panzer raus und hat Jesus gepackt. Mit einer Hand hat er ihm die Pfote gebrochen, einfach so, wie ein Strohhalm. Ich habe Jesus zum Tierarzt gebracht, der hat ihm die Krallen gezogen und ihn verbunden. Seitdem spinnt Jesus. Rast wild herum, schlägt sich überall die Pfoten an, hinterlässt überall Blutspuren. Auf dem Bett, auf dem Boden, auf meinen Kleidern. Wo ist dieser Jesus, der überall Blut verkleckert? Bei meiner Nachbarin Alia, der Hebamme. Das prüfe ich nach. Warum habt ihr Angst vor Katzen? Wir dürfen auch mal Angst haben. Wir dürfen auch mal Angst haben. Ich kann nicht mehr. Du kommst gerade richtig, Alia. Ich auch nicht mehr. Diesmal geht es zu weit. Jeden Tag geht es zu weit. Ich rede von deiner Katze. Die Soldaten sind um 2 Uhr morgens bei mir aufgetaucht, um deine Geschichte zu überprüfen. Wenn er noch einmal seine Pfoten in mein Wohnzimmer setzt, schmeiße ich ihn aus dem Fenster, direkt unter die Räder des Panzerwagens. Glaubst du etwa, es ist einfach für eine Hauskatze ohne Krallen in diesem verfluchten heiligen Land? Mein weißer Sofaüberwurf aus Damast. Weißt du, wie der jetzt aussieht? Wie ein Tampon, sage ich dir. Wie ein Tampon. Und nur wegen Jesus. Wer meine Katze auch nur ein Haar krümmt, den zerfetze ich, den bring ich um. Besser du betest, dass man deine Mutter wiederfindet, als an deine Katze zu denken. Meine Mutter kommt immer irgendwie durch. Aber meine Katze ist das Einzige, was mir bleibt. Sag sowas nicht. Dir bleibt immer noch das Vaterland. Das Vaterland ist alles. Das Vaterland? Willst du wissen, wohin ich mir das stecke? Ich sehe schon, da ist es gut aufgehoben. Mein einziges Vaterland ist meine Katze. Das kratzt, schnurrt, miaut, das kommt schmusen, wenn es Hunger hat und lässt dich in Ruhe, wenn es satt ist. Kennst du ein verheißenes Land, das so schön wie eine Katze ist? Ich muss dir was sagen. Nein, mich kriegst du nicht rum. Doch, ich hab dich lieb. Ist nicht so schlimm, schon vergessen, weißt du. Ich vergesse schnell, ich wasch den Stoff. Hier, probier mal. Gib her. Was ist das? Ägyptischer Apfel. Ich schmecke den Nil schon. Aber halt ihn gerade, Alia, den Schlauch. Die Wasserpfeife ist wie ein Schwanz. Je steifer, desto besser. Du solltest kein Fernsehen mehr schauen, Emil. Wenn ich an der Pfeife ziehe, bin ich gleich weg. Ganz weit weg. Wo bist du dann? Ich bin in Carcassonne. In Carcassonne. Was ist denn das? Du kennst Carcassonne nicht? Du weißt gar nicht, was du verpasst. Ich wollte heute Morgen über die Grenze, um Gurken zu kaufen für meine Augenringe. Ja, ist eine Obsession, ich weiß. Am Checkpoint fingen die Lautsprecher an zu kreischen. Alle runter auf die Knie, langsam auf den Knien weiterrutschen, alle Männer ihre T-Shirts langsam mit den Fingerspitzen der linken Hand hochziehen, alle Frauen ihre Blusen mit der linken Hand aufknüpfen, allesamt auf den Knien langsam weiterrutschen, die rechte Hand hinter den Kopf. Es regnet, wie verrückt. Die Soldaten greifen einen Alten raus, um seinen Kartoffelsack zu durchwühlen. Sie tasten die Kartoffeln einzeln ab. Der Alte lacht, packt mich am Arm. Alles in Ordnung, Mädchen. Lass sie nur in den Kartoffeln wühlen. Das ist ihr Schicksal, unsere Kartoffeln zu durchwühlen. Ich komme aus Frankreich zurück. Die Straße von Carcassonne, die ist dort besonders schön. Weißt du, auf der Straße von Carcassonne fährt man auf einer sehr großen Straße voller Autos. An einer Stelle hältst du an und nimmst ein Stück Papier. Dann fährst du weiter. Dann hältst du wieder und zahlst. Dann fährst du von der sehr großen Straße runter. An den Checkpoints in Frankreich muss man dauernd zahlen. Aber niemand kriegt Schläge. Und die Gurken? Nicht ein Scheibchen. Der Soldat hat mich nicht rübergelassen. Huch, die da habe ich noch nicht gesehen. Schon wieder? Ist kaum zu sehen. Aber wenn ich mir jeden Tag eine Falte einfange, bin ich in einem Jahr reif für den Schrottplatz. Wann heiratest du? Ich warte, dass er rauskommt. Wie lange sitzt er? 5 Jahre mindestens. Das geht schnell vorbei. Alles geht schnell vorbei. Die Liebe, das Leben, die Träume, der Tod, alles geht vorbei. Nur die Augenringe nicht. Die gehen nicht vorbei, gehen niemals vorbei. Wenn du mal Kinder kriegst, dann kriege 8. Wenn sie dir 4 davon töten, bleibt dir immer noch die Hälfte. Ich bin nicht verrückt. Das Schicksal in Gottes Händen, er allein weiß. Es fängt wieder an. Mein Schicksal behalte ich in meinen Händen, das ist mir sicherer. Ich weiß nicht, was sie noch bombardieren können. Es ist nichts mehr übrig. Komisch. Jedes Mal, wenn sie uns bombardieren, bekomme ich Appetit. Ich habe nur noch fettarmen Joghurt. Ich liebe ihn. Ist das eine Granate? Nein, eine Rakete. Welchen Joghurt isst du normalerweise? Immer griechisch. Ein Fehler! Warum? Ja, griechischer Joghurt ist für den Hintern tödlich. Ist das eine Rakete? Nein, eine Granate. Alia, wo ist der Arak? Es gibt keinen Arak mehr, mein Schatz. Wenn es keinen Arak mehr gibt, ist der Orient tot. Komm her, Katerchen. Es wird dunkel, wir müssen irgendwas machen. Da ist nichts mehr zu machen. Wir müssen über die Grenze. Es ist absolut dicht, die schießen auf alles, was sich bewegt. Der Tunnel. Da ist doch der Tunnel. Den haben sie gesprengt, den Tunnel. Ein Tropfen wird ja wohl noch da sein. Nicht ein Cent, Jad. Und deine Geburten? Pressen, pressen, press, mein Mädchen. 3 Stunden habe ich gebrüllt. Dann kommt das Baby endlich raus. Ich trenne die Nabelschnur durch. Der Vater packt mich am Kragen und setzt mich vor die Tür wie einen Müllsack. War es eine Totgeburt? Nein, ein Mädchen. Eine Naturkatastrophe. Mit einem Blick auf den Bauch weiß ich schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ist es ein Mädchen, spüre ich es wie ein Gewitter auf dem Geschlecht der Frau. Ein großes Gewitter. Ich spüre das ganz stark. Ich täusche mich nie. Die Mädchen sind wie der Tod. Ich sehe ihn von weitem kommen. Ein Tropfen wird ja wohl noch da sein. Ein kleiner Tropfen. Männer, die Frauen wie Hunde behandeln, dürfen sich nicht wundern, wenn man sie wie Scheiße behandelt. Ein einziger Tropfen, um die Nacht aufziehen zu lassen. Ein Tropfen, um das Meer steigen zu lassen. Hier, bis an meine Füße. Ein Tropfen, um an der Milchstraße zu lecken. Ein Tropfen bloß. Da, leck lieber den Rest Joghurt aus. Du brauchst Magnesium. Hört ihr das? Was ist das? Nicht schlimm. Los, die Hubschrauber. Man muss die Fenster aufmachen wegen des Drucks. Ich schließe die Fenster nie wegen des Drucks. Wohin fliegen die? In Richtung Meer anscheinend. Nach Süden. Warum bombardieren Sie heute Nacht? Ist doch gar nichts passiert. Sie bombardieren, weil nichts passiert. Sie bombardieren uns, weil wir auf einen Arab warten, der nicht kommt. Sie bombardieren uns, weil unsere Gläser leer sind. Sie bombardieren uns, weil wir nichts mehr zu sagen haben. Wo ist es runtergekommen? Gar nicht weit weg. Spürst du es? Das Haus wackelt. Ruhig, Katerchen, ruhig. Ein beißender Geruch. Brandgeruch. Da brennt es. Lichterloh, gegenüber. Das ist die Pferderennbahn. Sie haben die Rennbahn bombardiert. Kein Licht mehr. Ein Tropfen. Ein einziger Tropfen bloß. Und ich würde aus dem Fenster pinkeln, bis ihre Hubschrauber ertrinken. Leck dein Joghurt aus, mein Schatz. Leck ihn aus. Das Licht geht wieder. Die Hubschrauber. Die Hubschrauber. Sie fliegen direkt auf uns zu. Ich sehe geradewegs in ihre Scheinwerfer. Dieser Lärm. Ich halte das nicht mehr aus. Es gibt nur einen Gott, Jad, wir sterben. Mein Gott, welche Motive. Mein Kopf zerspringt. Nein, jetzt komm zurück. Hau ab, du Drecksvieh. Verzieh dich. Die Hubschrauber. Ich scheiße auf die Hubschrauber. Bist du verrückt? Du hast ihm Angst eingejagt. Schau, wie er zittert. Und meine Seidenbluse? Hast du gesehen, was er angerichtet hat? Das ist die Via Dolorosa. Katzenblut lässt sich rauswaschen. Du musst den Fleck nur mit 3%igem Wasserstoffperoxid vorbehandeln. Den Fleck austreiben, mit kaltem Wasser spülen und schon ist er weg. Aber auf Seide geht das nicht. Wer zieht auch schon Seide an unter dem Bombenhagel? Was soll ich denn sonst anziehen? Irgendwas aus Polyester vielleicht? Nur das wär's noch. Weißt du das nicht? Wenn du Polyester anhast und stirbst, bist du eine Leiche, die sofort stinkt. Sie fliegen weg. Iman, hör mal, renn rüber zu Josef. Der macht nie zu. Er soll dir eine Flasche Arak geben. Arak aus Sachle. Er weiß Bescheid. Okay, Monsieur Yad. Ich beeil mich. Du bist verrückt. Wir haben nichts mehr und du wirfst $20 zum Fenster raus. Nur weil wir unser Land verloren haben, werden wir noch lang nicht auf unseren Rausch verzichten. Ich muss dir was sagen. Ich weiß. Was weißt du? Ich weiß im Voraus schon alles, was du mir nicht sagst. Das stimmt. Jetzt sind es 30 Jahre. Was für eine Liebe. 30 Jahre Liebe. Das ist keine Liebe mehr. Das ist öffentlicher Dienst. Erinnerst du dich an alles? Ich erinnere mich an alles. Was für Schuhe trägt Iman? Oh, schwarze Schuhe. Aus Ziegenleder. Mit ganz dünnen Schnürsenkeln. Der Schnürsenkel links beginnt sich gerade aufzulösen und rechts ist der Absatz ein wenig abgelaufen. Und unsere erste Begegnung, erinnerst du dich? Oh nein. Nur das nicht. Was hast du, Yad? Du weißt, Oralia, von Beziehungserinnerungen bekomme ich Rheuma. Wir haben ganz schön was erlebt. Und was wir erst nicht erlebt haben. Liebst du mich noch? Wie verrückt. Ganz wie immer. Ich spüre das nicht wirklich. Ich tue, was ich kann. Mehr geht nicht. Warum? Der Krieg ist schuld. Der Krieg muss für einiges herhalten. Irgendeinen Nutzen muss er ja haben. Iman braucht lange. Sie schlägt sich immer durch. Yad, ich muss dir was sagen. Sag schon. Wir müssen miteinander reden. Ali, Schatz. Wenn zwei Menschen, die sich lieben, sagen, wir müssen miteinander reden, heißt das, dass sie sich nichts mehr zu sagen haben. Ich will Liebesbeweise. Was für Beweise? Strümpfe. Was für Strümpfe? Seit Jahren versprichst du mir jetzt schon, Strümpfe zu kaufen. Ja, und die aus Nikosia? Die haben sich aufgelöst. Das ist doch kein Eis. So ein Strumpf aus reiner schottischer Wolle. In Nikosia erstanden. Das ist 3 Jahre her, deine Reise nach Zypern. Zypern, Zypern, Zypern. So ein schönes Land. Überall Esel. Freier Blick aufs Meer. Und Jack Daniel, so viel man will. Willst du mal sehen? Ja. Zack her. Stimmt. Du hast ein großes Loch. Gerade unterm großen Zeh am rechten Fuß. Und 2 kleine Löcher links am Fußballen. Das kommt von der Besatzung, mein Schatz. Das reißt Löcher in die Strümpfe. Das reißt Löcher in den Himmel. Das reißt Löcher in die Erde, reißt Löcher in die Geschichte. Löcher in den Körper. Löcher in die Liebe. Die Besatzung. Glaub bloß nicht, du könntest mit mir schlafen, solange ich Löcher in den Strümpfen habe. Ich gehe rüber. Gute Nacht. Endlich die Nacht herein. Verdammt nochmal. Wenn die Nacht hereinbricht, grabe ich im Meer. Es bewegt sich nicht. Dieses Meer wird sich nie bewegen. Zu viel Salz, zu viele Bücher, zu viele Leichen auf seinem Grund. Ich höre die Schakale, die Wellen schlürfen. Schakale speien Kinderköpfe aus, die von Gewehrkugeln zerschmettert sind. Ich bin einmal in die Nacht getreten und von Salz und den Leichen verbrannt herausgekommen. Alles ist vergiftet, verdorben in der Nacht. Der Sand, das Wasser. Das Alphabet ist giftig. Die Wüste auch. Vor allem die Wüste. Wir werden die Wüste bis aufs letzte Sandkorn fressen. Wir werden die Wüste bis auf den letzten Stern fressen. Alles bricht hier herein. Die Wüste stürzt. Das Meer stürzt. Das Vergessen stürzt. Das Exil stürzt, der Körper stürzt, die Sprache stürzt, die Augen stürzen. Gott stürzt. Die Nacht bricht nicht allein herein. Pistazien aus Aleppo? Verrückt wie deine Mutter. Einen Eiswürfel? Nein, 2. Hörst du das? Ein Hubschrauber. Ein Apache Alpha Hotel Destinat 4. Ein bisschen Wasser? Ein Tropfen, wie immer. Sieh an, eine Granate. Nein, das ist eine Hellfire-Missile. So in Ordnung? Perfekt. Kete ist bei den Nachbarn runtergegangen. Ihr Pferd hat einen Soldaten niedergetrampelt. Haben ein gutes Gedächtnis, die Pferde. Der Soldat ist tot. Dieser Arak ist einfach himmlisch. Sie hören auf zu schießen. Nur um Luft zu holen. Ich sehe nach. Da ist nichts übrig geblieben. Das ist nichts Neues. Da ist nichts vom Haus der Nachbarn übrig geblieben. Gar nichts. Ein Haufen Staub. Schade. Ich habe Ihnen gestern einen Dostojewski geliehen. Ich wollte, dass Marie, die Mutter, Ihnen die Szene vorliest, wo Nastassja Filipowna 1000 Rubel ins Feuer wirft, um Rogoschin, der sie kaufen wollte, zu verhöhnen. 1000 Rubel ins Feuer. Sie tragen keine Schuld, Nastassja Filipowna, und ich vergöttere sie. Und ich versenkte mich manchmal so in meine Träumereien, dass ich fast den Verstand verlor. Einfach wunderschön. Sie sind alle tot. Marie liest Ihnen keinen Dostojewski mehr vor. Wirklich traurig. Ich schaff das nicht. Zu hart für dich? Noch einen? Noch einen. Also. Auf dich. Auf Sie. Ich wollte Sie fragen, Monsieur Yat, wie soll ich sagen, haben Sie schon mal getötet? Das Dilemma bei Pistazien ist, dass man, wenn man einmal damit angefangen hat, nicht mehr aufhören kann. Ich habe vom Tod gesprochen. Das ist das Gleiche. Wie viele? Ich erinnere mich an nichts. Ich glaube Ihnen nicht. Ab und zu springen in meinem Gedächtnis die Sicherungen raus. Wie fühlt sich das an? Ach, dieser Arak aus Sachle bringt mich zum Weinen. Nochmal 2 Eiswürfel? Nie mehr als 2. Das tötet sonst den Arak-Geschmack. Wie fühlt sich das an, das Töten? Ich habe immer die Augen geschlossen beim Schießen. Ich kann mich nur an was Schwarzes erinnern, etwas Tiefschwarzes. Ja, gib mir mal die Pistazien rüber. Danke. Der Tod ist so einfach wie die Pistazien. Ich höre Schritte. Meinst du, es ist deine Mutter? Nein, das ist nicht ihr Gang. Ich mag sie sehr. Ich weiß. Ich habe sie kennengelernt. Carmen. Da tanzte sie Tango auf der Terrasse des Casinos in Beirut. Sie war schön. Sie war so verwegen schön wie Beirut. Manchmal kam sie aus London, aus Havanna oder Granada zurück. Sie war verrückt nach Roulette. Tagsüber war ich im Krieg und die Nächte verspielte ich mit ihr im Casino von Beirut. Carmen tanzte unter dem Himmel Beiruts, sie tanzte unter den F-15, wenn die F-15 Sprengbomben auf uns hageln ließen, während wir gerade in Beirut Baccarat spielten. Die guten alten Zeiten. Wir spielten bis zum Morgengrauen. Wir spielten richtig gut. Wir haben zu viel gespielt in Beirut. Ich weiß nicht, wohin sie diesmal verschwunden ist. Ich habe Angst. Du weißt, sie liebt es zu spielen. Viele mögen sie nicht. Denen ist sie zu frei. Sie sagen... Ihr ganzes Leben sagen die sowas. Sie sagen, sie habe viele... Viele Liebhaber? Ja, genau. Wenigstens eine, die ihre Haut gerettet hat. Jesus? Oh, wohin ist er bloß? Jesus! Hoffentlich ist er nicht zu den Nachbarn gesprungen. Jesus! Jesus, wo bist du? Komm her! Jesus! Komm her! Mein kleiner Jesus! Jesus! Jesus! Jetzt kommt schon. Jetzt, mein Gott. Jetzt bitte. Was machst du da, Papa? Ich versuche da vorne hier den letzten Eiswürfel zu entreißen. Ich schaff's nicht. Das nervt mich, dieses Teil. Scheiße. Jetzt liegt er in der Katzenpisse. Der letzte Eiswürfel. Trinkst du? Ein Wunder in diesen Zeiten. Hast du es gesehen? Was gesehen? Die Nachbarn. Ich habe gar nichts gesehen. Eamon hat mir alles erzählt. Gerade mal 10 Meter weg, direkt vor deinen Augen? 10 Meter sind schon das Ende der Welt. In diesem Land von Verrückten. Die ganze Familie von Elias ist dabei draufgegangen. Die ganze Familie. Der Vater Elias, die Mutter Marie, die Kinder Jeremias, Nathan, Paul, Rachel, Noemi. Anscheinend fanden sie die Szene mit Nastassja Filipowna nicht besonders aufregend. Ich war dabei, als der Unfall passierte. Der kleine Jeremias galoppierte auf dem Pferd. Er raste los, viel zu schnell. Wie eine Lawine. Er hat die Blockade an der Straßenecke nicht bemerkt. Ein Soldat hat das Pferd kommen sehen. Hat zuerst in die Luft geschossen. Der kleine Jeremias wollte das Pferd anhalten, aber das Pferd ist ihm durchgegangen. Der Soldat hat ein zweites Mal geschossen. Die Kugel hat dem Pferd den Hals durchschlagen. Das Pferd hat sich plötzlich aufgebäumt. Hat die Vorderläufe in die Luft geworfen und ist mit einem Schlag umgefallen. Die Hufe voran. Es hat den Brustkorb des Soldaten zerschmettert. Ist das gesund? Arak mit einem Eiswürfel, der in Katzenpisse gefallen ist. Dir ist das völlig wurscht, ich weiß. Schau meine Hände an. Ich hab gegraben. Mit allen anderen nach der Bombardierung. Ich hab gegraben. Ich bin auf dieses Haarbüschel gestoßen. Erkennst du sie, diese Haare? Nein, tust du nicht. Das hier sind die Haare von der kleinen Noemi. Das ist alles, was übrig ist. Ich hab gegraben. Ich hab so viel Fleisch mit Gips vermischt gesehen. Ich hab gegraben. Ich hab so viel Blut mit Zement vermischt gesehen. Ich hab gegraben! Ich sah Finger. Ich sah Arme. Ich sah Füße, Fetzen. Ich sah Augen. Ich sah Gedärme, Geschlechtsteile, Zigarettenkippen, Ringe. Ich sah eine Riesenangst. Ich hab gegraben. Ich bin auf den Geruch von Tod gestoßen. Du kennst den Geruch von Tod. Es war heiß. Der Geruch stieg auf. Von allen Seiten her stieg er auf, Papa. Ich glaubte, ich würde selbst so stinken. So dermaßen stinken. Ich warf meine Kleider weg. Aber der Geruch blieb einfach da. Stärker als die Ruinen. Stärker als die Leichen. Stärker als wir Lebenden. Stärker als alle Toten. Dieser Geruch. Da habe ich verstanden. Da habe ich verstanden, dass du gelogen hast. Als du Gott einen Quatsch genannt hast. Ich habe verstanden, dass du von Anfang an gelogen hast. Denn, mein Gott, wenn der Geruch von Tod so stark ist, heißt das doch, Gott ist da. Nur Gott kann diesen Geruch von Tod auslöschen. Ihr macht aus dem lieben Gott einen Maulesel. Ihr ladet ihm viel zu viel auf. Eines Tages wird er zusammenbrechen und ihr mit ihm. Ich will fürs Vaterland sterben. Komm, nimm lieber von den Pistazien. Das hat mehr Geschmack. Willst du denn nicht mehr kämpfen? Ich habe zu viel gekämpft. Bist du satt? Nein. Ich bin wie Nastassja Filipowna. Ich habe so sehr geträumt, dass ich Schuld auf mich geladen habe. Auch ich. Du hast alles verschleudert. Alles verloren. Vielleicht. Ich habe den Krieg verloren. Ich habe das Land verloren. Ich habe 2 Kinder verloren. Ich habe meine Geschichte verloren, meinen Schlaf verloren. Ich habe Liebschaften und meinen Reichtum verschleudert. Aber eins habe ich gelernt. Das wäre? Ich habe gelernt, dass man das Glück noch in der Katastrophe suchen muss. Und diese Leichen? Was machst du mit den Leichen? Mit den Toten machst du es wie beim Kartenspiel. Wenn du verlierst, wenn es dir schon im Nacken sitzt, zeigst du dein Blatt nicht. Du hältst die Klappe, du verdeckst die Karten, du blechst und wartest die nächste Runde ab. Ja, komm. Trink noch ein Glas. Nein. Ich gebe sie gern aus. Du weißt genau, dass das verboten ist. Verboten von wem? Verboten von Gott! Ein Gott, der sich darum schert, Arak zu verbieten, ist kein guter Gott, sondern eine Nervensäge. Sag sowas nicht, Papa. Du kommst in die Hölle! Welche Hölle? Mein Sohn! Die Hölle ist da vor deinen Augen. 10 Meter weg von dir. Du sagst es selbst. Die Hölle, die sitzt uns schon im Nacken, mein Sohn. Die Hölle hat uns längst am Arsch, mein Kleiner. Wer hat die Reifen angesteckt? Mein Sohn war es nicht. Wer hat die Fahne angezündet? Welche Fahne? Unsere Fahne! Mein Sohn war es nicht. Mein Sohn studiert an der Universität. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn Amin ist 21. Dein Sohn Amin ist 21 Jahre und 23 Tage alt. Ihr lügt andauernd! Amin hält sich immer raus aus dem, was auf der Straße passiert. Wo ist dein Mann? Weiß nicht. Ihr wisst nie was. Und ihr wisst alles immer an unserer Stelle. Wann ist dein Mann weggegangen? 1 Stunde vor der Bombardierung. Bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Hat er heute Nacht hier geschlafen? Wenn er nicht im Gefängnis ist, schläft er jede Nacht hier. Welche Farbe hatte seine Unterhose heute Morgen? Eine weiße Unterhose, 10% Baumwolle, 90% Viskose, vor 3 Jahren in Nikosia gekauft, 3 Löcher über der linken Pobacke und 1 rechts. Wir überprüfen das. Und was ist das hier? Ein russisches Buch. Wem gehört es? Gott weiß es. Das Buch gehört deinem Mann. Schon möglich. Er hat tausende von Büchern. Ich kenne nicht alle. Die Unterhose vorhin, die kanntest du aber. Ich wasche nicht jeden Abend seine Bücher von Hand aus. Das Buch haben wir im Haus von euren Terroristen-Nachbarn gefunden. Terroristen? Das waren Kinder. Mach ins Maul! Alle, die wir töten, sind Terroristen, Kinder! Ihr seid unmenschlich! Mein Sohn hat nichts getan. Er ist der Beste an der Universität. Wohin ist die Mutter deiner Nachbarin verschwunden? Carmen? Ja, Carmen. Weiß ich nicht. Wir dagegen wissen, dass ihr kein Geld mehr habt. Das ist nicht schlimm. Wir hatten einmal viel Geld. Wir können euch helfen. Gott hilft uns sehr. Wir können euch Handys schenken. Für 1-2 Informationen bloß. Du sagst uns einfach, was du siehst und wirst wieder reich. Wir verschenken auch Triband-Nokias mit 60 Klingeltönen. Nur klassische Musik. Hier, lass mal an. Lass mich los. Lass mich los. Rühr dich nicht. Zitter nicht so. Ich bin ein netter Kerl. Hör dir das an. Das ist schön. Erkennst du das als Stravinsky? Lassen Sie mich los. Lassen Sie mich los. Oder ich bring Sie um. Ihr Hottentotten, ihr. Ihr mögt Musik nicht. Was ist denn das für ein Teil? Das ist die Fernbedienung vom Fernseher. Schalt ihn an! Erbarmen! Erbarmen! Nein, bitte! Halt bloß das nicht! Erbarmen! Oh Gott, nein! Warum machen Sie das? Warum haben Sie meinen Fernseher kaputt gemacht? Ihr seid unmenschlich. Das ist euch nicht klar. Ihr seid wirklich unmenschlich. Ich bin ein netter, ich bin ein netter Junge. Ich bin ein lieber Junge. Ich bin ein feiner Kerl. Ich träume seit Jahren davon, dem Fernseher einen Fußtritt zu verpassen. Du hast ihn kaputtgeschlagen? Ein Jungmädchentraum. Hast du es gesehen? Was mit den Nachbarn? Ich habe alles gesehen. Schrecklich. Schrecklich. Marie konntest du gut leiden? Ich konnte sie gut leiden. Diese falsche Schlange. Sie ist tot. Zermalmt. Eine falsche Schlange bleibt eine falsche Schlange, selbst wenn sie Staub ist. Jetzt ist sie falscher Staub. Wir haben nicht mal ihren Körper ganz aufgesammelt. Ich werde nicht weinen. Den ganzen Tratsch über Carmen, den hat sie in Umlauf gebracht. Ständig wollte sie mit deinem Vater anbändeln. Sie wollte, dass er sie Nastassja nennt, diese Schlampe von Marie. Aber mein Vater ist es, der den Frauen hinterher schaut. Welche Frauen meinst du? Dein Vater hat sein Leben verschleudert, um dieses Gesindel zu befreien. Er darf anschauen, was er will. Welche Frauen meinst du? Sie sind alle verschleiert, nicht ein Stückchen Fingernagel ist zu sehen. Falsche Schlangen, die sich als Raben verkleiden, die Tag und Nacht beten und ihren Vater verkaufen, ihre Mutter, ihre Geliebten und sogar den lieben Gott für ein Triband-Nokia mit 60 Klingeltönen. Kennst du Strawinsky? Wen? Ich wusste, dass du sauber bist. Du redest wie mein Vater. Ich rede lauter als dein Vater. Aber die Kinder. Maries Kinder. Die konnten nichts dafür. Es gibt keine Unschuldigen mehr. Wir stecken zu tief in der Scheiße, um uns den Luxus von Unschuldigen leisten zu können. Eines Tages muss Schluss sein, damit zu sterben, nur um den Feind zu ärgern. Denn unser Tod ärgert höchstens uns selber. Und sogar das ist nicht sicher. Wir gehen trotzdem zur Beerdigung, Mama. Geh du alleine hin. Ich beschäftige mich nur mit den Lebenden. Ich repariere die Lebenden. Die Toten sind nicht mein Fach. Wir müssen was tun, Mutter. Wir müssen guten Kaffee kochen. Nicht einmal Kaffee kochen kannst du in deinem Alter. Du kannst keine Revolution machen, solange du nicht Kaffee kochen kannst. Zuerst gießt du Wasser hinein, dann den Kaffee und den Zucker und rührst gut um. Du bringst das Ganze zum Kochen, auf mittlerer Flamme und passt schön auf, denn Kaffee kocht leicht über. Wenn der Schaum entsteht, lässt du ihn bis zum Kannenhals ansteigen, dann nimmst du den Kaffee vom Feuer, bis der Schaum absinkt, dann stellst du ihn aufs Feuer zurück und lässt den Schaum wieder ansteigen. Dann nimmst du ihn runter und schenkst ihn direkt in die Tassen aus. Ihr seid verrückt. Unter unserem Fenster ist ein Massengrab. Mein Vater hält Lobreden auf den Arak. Meine Mutter verteilt Rezepte für türkischen Kaffee. Man muss den Schaum im Auge behalten. Seinen Zorn. So wie ich dir gezeigt habe. Denn wenn er überkocht, verbrennt er einem die Finger. Gott ist groß. Was ist los? Amin! Ein Zeichen Gottes, Mama. Siehst du? Dort unten, vorm Haus, der Soldat, der dort auf dem Boden an die Hauswand gelehnt sitzt. Er ist fix und fertig. Er hat seinen Helm abgenommen. Er ist genau unter dem Fenster. Ein Zeichen Gottes, Mama. Nein, Amin, du bist der Beste an der Universität. Amin, nur du bleibst mir noch. Du bekommst einen Helden, Mama. Einen Helden. Die sind mir egal, die Helden. Ich hab die Schnauze voll von Helden. Lass mich, Mama. Lass los. Das ist ein Zeichen Gottes. Hör auf, Amin. Ich hab die Schnauze voll vom lieben Gott. Hör auf, sonst geht er weg. Denk an unser Haus. 30 Jahre arbeiten wir jetzt für unser Haus. Schämst du dich nicht, an das Haus zu denken, statt ans Vaterland? Gott ist groß. Gott ist groß. Gott ist groß. Ich habe ihm mit dem Fernseher den Kopf zerschmettert, Mutter. Guck, sein Hirn auf dem Gehweg. Guck, all das Blut. Ich bin ein Held, Mutter. Ich bin ein Held. Komm in meine Arme, Mama. Komm in meine Arme. Ich bin ein Held. Mama. Gott ist groß. Mama. Hast du deine Prüfung bestanden? Nein. Ich habe getötet. Was hast du getötet? Einen Soldaten. Einen Soldaten in Uniform. Die Lebensdauer von einem, der einen Soldaten getötet hat, beträgt eine Stunde. Exakt 60 Minuten. Ich werde ein Märtyrer sein. So ein Depp, krepieren wirst du. Ich werde nicht krepieren, du Dreckstück. Ich werde wieder auferstehen. Ja, klar doch. Sie erschießen dich, du krepierst, eine Sekunde später machst du die Augen auf und in deinem Bett warten 80 Jungfrauen auf dich. Glaubst du nicht? Ich hatte schon mit Rotkäppchen meine Schwierigkeiten. Alle sagen das. Alle in diesem Land schlucken Blödsinn. Ich komme ins Paradies. Ich komme ins Paradies! Wenn du bloß deine Eier leeren willst, sag nicht, dass du fürs Vaterland stirbst. Miststück. Du bist genauso ein Miststück wie deine Mutter. Weißt du? Weißt du, was dein Miststück von Mutter getan hat? Na los. Spuck's aus. Sie war am Checkpoint, deine Mutter. Hinter ihr eine Mutter, die ihr sterbendes Kind im Arm hielt. Der Krankenwagen war auf der anderen Seite. Deine Mutter hat ihren Arztausweis gezeigt. Mit den Soldaten geredet, aber die Soldaten wollten nur sie durchlassen, nicht die andere. Sie hat herumgebrüllt. Ein Offizier ist dazugekommen, der ist sofort auf deine Mutter abgefahren. Vor allen Leuten hat er gesagt, dass er das Baby durchließe, wenn sie ihn auf den Mund küsse. Und weißt du, was das Miststück getan hat? Sie hat ihn geküsst. Sie hat ihn auf den Mund geküsst. Der Soldat hat ihr seine Zunge in den Mund gesteckt. Vor allen Leuten, mein Gott! Eine Schande für deinen Vater, der lebenslang hat. Und das Kind? Was haben Sie mit dem Kind gemacht? Sie haben es durchgelassen. Aber wen schert das? Ein Kind können wir opfern, aber nicht unsere Ehre. Nicht unsere Ehre vor dem Feind! Die Brüder haben deine Hurenmutter bei lebendigem Leib verbrannt. Ich kann nicht. Der ganze Stadtteil ist abgesperrt. Hau ab, sonst schrei ich. Mach's Maul auf und ich zerfetze es dir. Schieß doch. Ihr macht Sterben nichts aus. Dir ist das wirklich egal. Aber ich zeig's dir schon. Hey, komm zu mir, Katerchen. Komm zu mir, mein kleiner Jesus, ne? Komm, komm. Ja, so ist gut. Jetzt machst du, was ich sage, und zwar genau. Sonst spreng ich ihm das Hirn weg. Nicht Jesus. Jesus, Armin, nicht Jesus, bitte. Auf die Knie, Miststück. Auf die Knie, sag ich. Ja, so. Langsam die Hände hoch. Ja, so, jetzt mach es wie am Checkpoint. Rutsch langsam auf die Knie weiter. Zieh den Pulli hoch. Hör, ich sehe nichts. Hör. Ich will alles sehen. Öffne mit einer Hand den BH. Zieh dran. Na los, wirf ihn beiseite. Hände wieder hoch. Gott ist groß, dieser Busen. Mach deine Hose auf. Vorsicht! Nur mit den Fingerspitzen. Wirf sie hier zu mir. Ja, so, zieh die Strümpfe aus. Gib sie mir. Keine Löcher in den Strümpfen, das sieht man. Meine Mutter war wirklich eine Schlampe. Zieh dir langsam und mit einer den Slip aus. Gib her. Deinen weißen Slip. Versteh schon. Hinlegen! Beine breit! Mach schnell! Zeig es mir. Das habe ich nie gesehen. Nie eine Frau nackt gesehen. Nie das Geschlecht einer Frau gesehen. Ich habe Angst. Nein, nein! Schließ die Beine nicht. Sonst knall ich deinen Jesus ab. Dreh dich um, dass ich deinen Hintern sehe. Schneller den Hintern oder kein Jesus mehr. Jesus, das habe ich noch nie gesehen. Los, dreh dich wieder um. Gott ist groß. Nicht schlimm. Süßer Jesus, hab keine Angst. Ich bin ja da. Mein Gott, das ist nicht schlimm. Ich bin ja da. Ich bin ja bei dir. Eamon, komm, zieh dich an. Ich habe nichts getan, Papa. Nichts ist besser als ein Pokerspielchen, um sich aus der Scheiße zu ziehen. Sie wollte mich den Soldaten ausliefern. Kannst du noch spielen? Ich habe einen Soldaten getötet, Papa. Einen Soldaten. Zieh eine Karte. Einen echten Soldaten, Papa. Karo Dame. Ich bin dran. Herzkönig. Ich fange an. Ich bin ein Held. Mach den Hosenladen zu. Gib ab. Ich habe einen Soldaten getötet, Papa. Steck das Hemd rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Um was spielen wir, Papa? Wir spielen nur einmal. Ein einziges Mal. Um was? Wir spielen um die Knarre da drüben. Die gehört dir. Wer gewinnt, nimmt sie und macht damit, was er will. Ich verstehe nicht. Wenn du ein gutes Blatt hast, kannst du mich abknallen. Und umgekehrt. Das kann ich nicht. Du spielst, sag ich. Nimm die Karten. Ich höre die Soldaten. Du hast noch 10 Minuten zu leben. Spiele. Ich habe Angst, Papa. Vor einer Minute noch hast du den starken Mann markiert. Sie wollte mich den Soldaten ausliefern. Das darf sie. Sie sagt, dass ich krepieren werde. Sie hat recht. Sie sagte, dass das Paradies nicht existiert. Das muss man dir nicht schwarz auf weiß geben. Sie sagte, ihre Mutter habe das Recht, einen Soldaten zu küssen. Ich würde dafür sogar einem Hund einen Zungenkuss geben. Und die Ehre? Was machst du mit der Ehre, Papa? Sie hat unsere Ehre in den Dreck gezogen. Zu viel Schwanz und zu wenig Hirn. Der Orient geht mir auf die Nerven. Du hast mich. Du tust mir leid. Weil ich sterben werde? Dass du krepierst, ist völlig normal. Aber dass du dermaßen banal geworden bist, ist schwer zu verkraften. Du tötest, du vergewaltigst und du versteckst dich hinter dem lieben Gott. Du lügst. Du sagst, dass der Tod einem nichts ausmacht. Als ich den Soldaten getötet habe, fühlte ich ein strahlendes Licht in meinen Augen, ein strahlendes Licht in meinem Bauch, als hätte ich den Tag im Bauch. Zeig deine Karten. Die Soldaten legen Sprengsätze um ihr Haus, Monsieur Yard. Du bist dran. Die Soldaten versuchen, Alia aus dem Haus zu zerren, Monsieur Yard. Und dein Blatt? Doppelpärchen, Damenzehner. Reicht nicht. Straight Flush Herz. Gib mir die Knarre. Kreuz 7, Pik 8, Herz 10, Herz Bube, Pik Ass. Das war mein Blatt am 2. Juli 1982. Carmen dagegen. Der hat immer Glück. Die ist unschlagbar im Poker. Um Mitternacht umstellen die Soldaten das Casino von Bayreuth und legen überall Sprengsätze aus. Was machen wir, Carmen? Was kümmert uns? Los, spiel! Wir spielen bis zum Schluss. Bis zum Tod. Ist noch Champagner da? Rien à va plus. Was machen wir, Yard, wenn nichts mehr geht? Ich weiß nicht, Carmen. Wenn nichts mehr geht, Yard, dann setzen wir alles aufs Spiel. Wir machen Liebe auf dem Spieltisch. Komm, wir zeigen ihnen, was Leben heißt. Wir lieben einander unter dem Himmel Bayreuths. Es ist beinahe taghell vor lauter leuchtenden Raketen. Im Morgengrauen öffne ich die Augen und kein Soldat ist mehr da. Wir beide sind nackt auf dem Spieltisch. Carmen, wach auf. Es ist verrückt, wir leben noch. Der Brandsatz hat nicht funktioniert. Und Carmen behält einen klaren Kopf. Los, was ist jetzt? Zeig dein Blatt. Sie deckt ihre Karten auf. 10 Bube, Dame, König, Ass. Ein Royal Flush. Und daraus entsteht Imen. Deine Schwester. Aus einem Royal Flush Fick. Würdest du an Gott glauben, hättest du das nie getan. Auf die Knie. Das Militär gibt niemals die Leichen jener raus, die einen Soldaten getötet haben. Wenn ich es selber tue, ist uns wenigstens das eine sicher. Die Leiche. Ich habe Angst, Mama. Ich habe Angst, Mama. Sie haben das Haus in die Luft gesprengt. Alia ist im Haus geblieben. Schließ die Augen. Jetzt wirst du sehen, dass es wirklich nichts ausmacht. sehe die Pferde brennen. Die ganze Erde brennt lichterloh. Die Pferde laufen im Galopp. Der schwarze Staub voller Phosphor explodiert unter ihren Hufen. Er wirbelt ihre Mähnen auf. Der rote Mond knistert unter den Flanken der Stuten. Ich sehe die Gedärme der Pferde wie Girlanden auf brennende Steine fallen. Sie baumeln, ihre Gedärme, wie schmutzige Wäsche auf dem schwarzen Balkon des Meeres. Ich sehe den Mond. Er speit Blut auf die schwarzen Stuten. Die letzten Pferde stürzen sich ins Wasser bei Flut. Ich sehe das Blut um sich selber kreiseln, wie es den Sternenstaub verklumpt. Die Schreie der Kinder, die Schreie der Pferde, der Schrei des Meeres. Das Blut wird zu Kugeln, wird zum Kometen. Die Kugel bläht sich auf und steigt. Sie ist weit oben im Himmel. Sie gelangt bis zum Mond. Sie stürzt ihn um, nimmt seinen Platz ein, den Platz des Mondes. Dort oben gerinnt das Pferdeblut. Ich höre das Pferdeblut lauthals lachen. Sie ab. Wer hat das Feuer gelegt? Welches Feuer? Die Reifen angesteckt. Da sind keine Reifen mehr, kein Feuer mehr. Er hat die Fahne angezündet. Welche Fahne? Unsere Fahne. Da sind keine Kinder mehr, die Feuer legen könnten. Das stimmt. Ich habe das vergessen. Ich habe so viel vergessen. Mir geht's nicht gut. Der Kopf tut mir weh. Ich klopfe an die Tür nebenan mit dem Gewehrkolben. Die Tür geht nicht auf. Ich verpasse hier einen Schlag. Und zwar einen, der alles kurz und klein schlagen müsste. Die Tür ist aus Eisen. Das macht ein Getöse, ein Höllenkrach. Ich schnapp mir eine Handgranate, um die Tür zu sprengen. Ich entsichere die Granate. Die Tür geht auf, was sehe ich? Ich sehe ein kleines Mädchen, 6 Jahre. Blond, blaue Augen, sie schaut mich an, sie macht Pipi in den Schlafanzug. Ich stehe da, wie ein Idiot, mit meinem Helm, meiner kugelsicheren Weste, meiner M16 und meinen 7 Magazinen. Ich schaue das Mädchen an, das mich anschaut und immer noch Pipi macht. Mir brummt der Schädel, verdammte Scheiße! Ich schau die Göre an. Und ich frag mich, was tue ich hier eigentlich? Ich klopf noch an. Eine letzte Tür. Ich nehme noch einen letzten Schluck. Ich mach ein für alle Mal Schluss mit dieser Scheiße. Kleinen Schluck noch. Das ist der letzte. Mir geht's nicht gut. Wo kommt das Blut auf dem Boden her? Das ist das Blut von Jesus. Verarsch mich nicht! Jesus, das ist meine Hauskatze. Und wo ist dieser Jesus? Er ist aus dem Fenster gesprungen. Direkt aufs Fahrerhäuschen des Bulldozers, der dir das Haus abriss. Der Soldat hat Angst gekriegt. Er hat meinem Katerchen eine Kugel in den Kopf geschossen. Was ist das? Das hier. Die Tasche. Das sind Andenken. Fotos von Mama. Nein, nicht. Nicht mit der Hand. Keine Bewegung. Leg dich dahin. Zieh die Schuhe aus. Hol die Tasche mit dem rechten Fuß. Zieh sie ran. Siehst du, okay? Ja, steck die Zehen in die Griffe. Ja. Zieh langsam die Füße auseinander. Ja. Ja, die Füße. Weiter auseinander, deine Füße. Ja. Kennst du das? Hä? Nein, nein, bestimmt nicht. Das kennst du nicht. Das ist die Kantate von... Die Kantate Babel von Stravinsky. Hör dir das an. Hör dir das an. Drei Flöten, zwei Oboen, drei Klarinetten. Mach die Beine auf. Drei Fagotte, vier Hörner, drei Trompeten. Mach sie weiter auf. Komm, mach auf die Beine. Das sind die Posaunen, die Pauken, die Harfe. 10 erste Geigen, ja. Nein, 10 zweite Geigen. 8 Bratschen, 6 Celli. 4 Kontrabässe, 6 Celli. Lauf weiter auf, mach deine Beine auf, verdammt. Dann mach es im November 1945 in Los Angeles. Wurde das aufgenommen? Kennst du Los Angeles? Das bringt mich zum Heulen. Das bringt mich zum Heulen, das Spiel der Geigen. Mach die Tasche auf, los. Nein, ich mach sie auf, sonst... Mach doch endlich die... Sechs Celli, 4 Kontrabässe. Mach sie auf, los! Am 18. November 1945. Mach sie sonst! Nein. Mach die Beine auf, das meine ich. Ich mach dich jetzt persönlich auf, hörst du das? Ich mach er gar nicht. Ich wollte doch aufhören damit. Aber hörst du diese Musik? Das ist Stravinsky. Das ist Pavel von Stravinsky. Das sind 6 Klarinetten, 4 Celli. 1945. Mach die Beine auf, verstehst du? Mach die endlich auf. Nein. Lass es sein. Es ist ja gut. Es ist ja vorbei. Ich muss auch aufhören. Lass sein, es ist gut. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Sinear und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Heiliges Land von Mohammed Kasimi. Aus dem Französischen von Barbara Engelhardt. Es sprachen Imen, Linda Olsanski, Alia, Donata Höffer, Yad, Wolfgang Krasnitzer, Amin, Jona Müß, Ian, Tonio Arango. Technische Realisation Rolf Knapp und Anke Schlipf. Musik Michael Kiedeisch. Regieassistenz Henrike Fuder. Regie Christiane Ohaus. Produktion Saarländischer Rundfunk 2008.